Als ich damit angefangen habe, habe ich gedacht, es wird bestimmt gar nicht so leicht, genügend Stoff zu kriegen für eine so lange Strecke. Aber dann fiel das wie Dominosteine übereinander. Also ich habe den Text dann relativ schnell in einem durchgeschrieben und musste gar nicht lang überlegen. Wenn Sie nun meinen, dass sich da eine Generation freiwillig ins Abseits stellt und Verantwortung scheut, privat, beruflich, politisch, woran machen Sie das fest? Ich habe eine Menge Phänomene zusammengetragen und die einfach alle quasi am selben Seil aufgehängt. Also Fragen wie, wie sieht die Familienplanung aus? Warum gibt es dieses Gerücht, was bestimmt auch zum Teil wahr ist, dass gerade akademische Frauen sich weigern, Kinder zu bekommen? Warum funktionieren die Familien nicht mehr so wie früher? Wie gehen Leute an ihren Beruf ran? Wie stehen sie zur Politik, zu den politischen Verhältnissen? Und in all diesen Bereichen habe ich immer wieder die These vorangestellt, wir wollen nicht erwachsen werden, wir klammern uns fest an so einer Jugendlichkeit, an einem Jugendwahn und was sind die Konsequenzen im Alltag. Na, aber was ist zum Beispiel einzuwenden gegen einen Lebensentwurf ohne Kinder, der zudem ja oft genug beruflicher oder wirtschaftlicher Unsicherheit geschuldet ist und nicht etwa einfach dem Vorrang des bloßen Vergnügens? Es ist ja wie immer, man kann alles machen im Leben oder fast alles, man sollte es nur aus den richtigen Gründen tun. Falls meine These stimmt, dass es manchmal eben nicht nur Probleme sind ganz, ganz faktischer Natur, also jetzt zum Thema Familienplanung, dass sich der Beruf nicht vereinbaren lässt mit dem Privaten und dergleichen, sondern dass Leute auch wirklich zögern, ja, weil sie Argumente haben wie, ich habe noch nicht alles erlebt, ich will nichts verpassen, ich bin eigentlich noch nicht so weit, ich brauche erstmal in mir eine Festigkeit, bevor ich ein Kind in die Welt setzen kann. Das sind Argumente, die klingen für mich eher nach einer Art Dauerpubertät und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann der Weg ins persönliche Glück ist. Sie verteilen Ihre Schelte, sag ich mal, auf drei Protagonisten und tun das sehr lustvoll. Da ist Sibylle, die nie Verantwortung übernimmt, schon gar nicht für ein Kind. Thorsten, der, ich sag mal, als softes Weichei durchs Leben torkelt und Franziska, die ihr Leben mit Anti-Aging verbringt, sowohl körperlich wie spirituell. Wie viel reale Macken wirklicher Menschen, die Sie kennen, haben Sie da zusammengeflickt? Also von ganz vielen Leuten habe ich einfach immer das, was mir in den Kram passte, rausgelöst als Merkmal und das dann auf diese Figuren verteilt und nicht zuletzt natürlich auch in großen Teilen aus meiner eigenen Person und aus meinem eigenen Leben, weil diese Schimpferei, die macht dann am meisten Spaß und die macht man dann mit der größten Leidenschaft, wenn das auch eine Selbstbeschimpfung ist. Also immer dann kommen so richtig Sachen hoch und dann läuft das also quasi ganz locker aus der Hüfte. Meckern über die Generation, der man nicht angehört, das ist ja gerade sehr modern. Jens Jessen resonierte kürzlich in der Zeit über eine Jugend, die Geld und Sicherheit sucht, aber Widerborstigkeit und Idealismus vermissen lässt. Sie wettern über den Jugendwahn derer, die nicht erwachsen werden wollen. Hat sich da was gedreht? Die Jungen besetzen die Attribute der Älteren und umgekehrt? Ich kann nicht so richtig was darüber sagen, welche Attribute eigentlich die Generation der, sage ich jetzt mal, 16 bis 20-Jährigen oder wie man halt Jugend, direkt Jugend definieren will, besetzt, weil ich da einfach zu wenig Leute kenne. Und mein Eindruck war, dass all denen, die sich an dieser jetzt Jugendbeschimpfung, also Jens Jessen und seine Nachfolgekommentatoren beteiligt haben, vielleicht auch unter dem gleichen Problem litten, nämlich gar nicht genügend Beispiele zu kennen. Ja, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da auch eine gefühlte Jugend kritisiert wird, die sich vielleicht dann doch gar nicht so rasend unterscheidet von ihren Vorgängergenerationen, ist nur meine Vermutung. In meinem Fall ist es eben so, dass ich keine fremde Generation beschimpfe, sondern die eigene. Also ich zähle mich da eben durchaus dazu und nehme daraus auch meine ganze Legitimation. Ich behaupte quasi, das sei aus der Anschauung, nicht zuletzt auch aus der Selbstanschauung erzählt. Deutschlandradio Kultur, das Radiofeuilleton. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Julie C. über ihre Schimpfkanonade Wieder die Generation der Berufsjugendlichen, die sie morgen Abend im Rahmen einer Veranstaltung der Ebert-Stiftung loslässt. Sinnigerweise gehört die Reihe Wir wollen sie beschimpfen zu einem übergeordneten Projekt mit dem schönen Motto gesellschaftliche Integration. Und dass Sie bei den Beschimpften bestens integriert sind, Julie C., das sagten Sie uns eben, Sie sind Mit-30erin. Da sind Sie ja eigentlich zwischen den Generationen. Einmal die, die Jessen beschimpft und einmal die, die Sie beschimpfen. Das muss ja ein Stück Selbstkasteiung gewesen sein, dieser Text. Ja, aber eben im positiven Sinn. Also ich identifiziere mich mit keiner Generation voll. Ich glaube, das macht niemand von uns, diese ganzen Versuche, Menschen und ganz komplexe gesellschaftliche Phänomene immer in so Schubladen zu packen, sind ja ohnehin per se zum Scheitern verurteilt. Also für mich taugen solche Generationenbestimmungsversuche ohnehin nur für die Satire. Wenn man das wirklich ernst meinen würde, dann würde man sich sofort an der Realität stoßen und feststellen, dass das wirklich Klischees sind, die sich so nicht übertragen lassen. Also Ich stehe genauso in diesen Generationen, wie ich daneben stehe und nicht nur aufgrund meines Alters, sondern weil ich eben sowieso in Wahrheit ein eher distanziertes Verhältnis habe zu dem Versuch, Leute so über einen Kamm zu scheren. Ihre Schimpfkanonade, wo Sie Leute mächtig über einen Kamm scheren, die dauert eine Stunde. Eine Stunde Dauerbeschuss, das kann auch mit Verlaub langweilig werden. Oder setzen Sie auf Widerspruch? Ich glaube, da wir ja in einem pubertären, jung gebliebenen Zeitalter leben und dazu auch eine gewisse Feigheit bei öffentlichen Auftritten gehört, dass mit Widerspruch nicht zu rechnen ist, weil Leute in Theatern und in öffentlichen Veranstaltungen einfach nicht mehr aufstehen und sagen, das finde ich nicht oder da bin ich anderer Meinung, sondern die sind eher so drauf, dass sie das schlucken. Das ist einfach meine Prognose für den Abend. Und zum anderen ist dieser Text tatsächlich Satire. Ja? Also der zielt darauf ab, die Leute zu unterhalten und nur insoweit zu verärgern, wie Witz eben immer auch scharf und treffend sein kann. Es soll aber vor allem viel gelacht werden und ich denke mal, dann geht eine Stunde auch schnell rum. Peter Handkes Publikumsbeschimpfung Juli C. aus den 60er Jahren, das war einst ein Skandal und ist heute ein Theaterklassiker, der mächtig Patina angesetzt hat. Das Stück endet dann mit freundlichem Beifall und dem Wunsch zur guten Nacht. Wahrscheinlich wird Ihnen morgen Abend am Ende Ihrer Tirade dasselbe passieren. Freundlicher Beifall und gute Nacht, was sagt uns das? Na, das sagt uns, dass eben diese Dinge von allen Beteiligten nicht ganz so ernst genommen werden sollen und dürfen, weil auch ein Peter Handke und jeder, der sich hinstellt mit dem Auftrag oder dem Wunsch, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und dadurch vielleicht den Leuten auch was klarzumachen, tritt, wenn er vernünftig ist, nicht ernsthaft an in der Hoffnung, dadurch die Welt zu verändern, sondern das kann nur ein Denkanstoß sein und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man nach erfolgter Kasteiung auch wieder versöhnlich lächelt und sich die Hände reicht, weil es geht ja nicht darum, zu entzweien oder Feindschaft zu schüren oder irgendwelche Gräben zu öffnen oder zu vertiefen, sondern letztlich geht es ja darum, gemeinsam über die Welt nachzudenken. Und deswegen habe ich gar keine Lust auf Aggression oder darauf, dass Leute am Ende wirklich wütend sind, sondern die sollen gut unterhalten sein, die sollen ein bisschen was zum Nachdenken mit heimnehmen und dann bin ich auch zufrieden. Das heißt, der schöne Satz in der Publikumsbeschimpfung, Sie werden beschimpft werden, weil auch das Beschimpfen eine Art ist, mit Ihnen zu reden, ist nur halb ernst gemeint. Nee, das ist eigentlich ganz ernst gemeint, weil das ist eine Art, miteinander zu reden. Und wenn man das eben gerade über das Vehikel des Humors tut, glaube ich, gibt das allen Beteiligten genügend Möglichkeit, sich auch wieder davon zu distanzieren. Man muss ja nicht Thorsten oder Sibylle sein, also eine der fiktiven Figuren in meinem Text. Man kann auch über die lachen und Schadenfreude ist immer die schönste Freude. Dann kann man sich hinterher auf die Schulter klopfen. Also ich will wirklich mit den Leuten reden und habe eigentlich nicht vor, jemanden vor den Kopf zu stoßen.